Ich mach Krach wie ein AMG im Tunnel. Coca schmuggelt Berlin Dschungel. Roll im Benzer, roll den Schein. Roll den Zaro, roll den Rubel. Dico, Kripo, Paparazzi. Gucci, Louis, keine Tati. Reines weißes Karte Kali. Import, Export, beste Quali. Ja, Kollege, ich bin Brody. Messer breche ich Robi. Mit 300 Flucht vor Dauri. Im exklusiven Audi. Dicker Dealer, Räuber. Großabnehmer, Käufer. Kämpfer, Juri, Boyka. Potenzieller Amokläufer. Alcantara Leder, Lala. Merkel ist mein Groupie, 100%. Samsung für ein Zehner, Halbe für ein Fuffi. Ja, ich war der Täter. Durch die Scheibe mit dem Gulli. Die Straße war mein Lehrer. Ich brauchte keine Uni. Why not Kachi, why not Bra, Dolciara, VW Vito. Ich leg mir noch ne Nase. Und der Kripo liegt noch ein Mikro. Cappy the Bra, Original. Ich sag du Gucci Italia. Premium Coca und Caviar. Der Bra ist am Leben und trotzdem Legende. Wie die anderen Rapper, sie sind alle am Ende. Nein, Kollege, nein, ich brauch keine Rente. Hart auf hart komm ich mit Carlos zu Wempe und fessel die Hände der Mitarbeiter. Ich schrei und bedrohe die Mitarbeiter. Ruft dir einer, die Bullen wird da öfter getroffen als Blitzableiter. Top-Qualität von Mexikos Küste. Deine Bodyguards wagen wie Brüste. Hörst du den Benzer, dann hörst du die Schüsse. Kapital Bra, Sternzeichen Schütze. Eine Flut hebt alle Boote. Alle Boote, alle. Doch wir bringen sie zum Singen. Ja, wir bringen sie zum Singen. Ja, Kollege, ich bin ein Panzer. Ja, Kollege, ja, ja. Und ein Panzer muss nicht blinken. Why not Kachi, why not Bra, Dolis, Yara, VW, Vito. Ich leg mir noch ne Nase. Und der Kripo liegt noch ein Mikro. Cappy the Bra, Original. Ich sag du Gucci Italia.